Dienstag, 9. Juli 2024. Alle herzlich willkommen. Bevor wir mit dem römisch-kanonischen Recht weitermachen, noch ein paar Kommentare zur aktuellen Lage in der Politik. Wir haben gesehen, dass da in England und in Frankreich ziemlich hektisch Neuwahlen anberaumt wurden und diese dann zu merkwürdigen Ergebnissen geführt haben. Und der Grund dafür wird gesehen in irgendeinem Abschneiden in den Europawahlen, was ich nicht für unbedingt zutreffend halte. Das wird vorgeschützt. In Wirklichkeit ist das, was in dem Nationalen Sicherheitsrat der Russischen Föderation und der Duma über den 2+4-Vertrag beschlossen wurde, meines Erachtens der eigentliche Anlass für das, was wir da sehen in Frankreich und England. Denn stellen wir uns mal vor, der 2+4-Vertrag wird gekündigt, dann würde Putin als Vorsitzender des Alliierten Kontrollrates eine Sitzung einberufen mit dem Thema Was tun mit Deutschland? Und um da sicher zu gehen, dass nicht die Falschen in Frankreich und Großbritannien am Ruder sind, hat man das gemacht. Also man wollte ganz einfach sicher gehen, dass da nicht irgendeine Fraktion in der Mehrheitsposition ist und dann sich da durchsetzt und möglicherweise die Deutschen in die Freiheit entlässt. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Was man dabei übersehen hat in seiner Kurzatmigkeit und Kurzsichtigkeit, ist, dass Frankreich jetzt unregierbar wird. Man kann fast sagen, die haben jetzt da eine Mehrheit zusammengenäht aus Zombies, das ist diese Macron-Partei, und dieser anderen linken Gruppierung, bei denen man bestenfalls sagen kann, das ist so eine Art Frankenstein-Monster, also aus vielen einzelnen Leichenteilen zusammengenäht und in sich sehr strukturschwach. Also das sind zum Teil Parteien mit drin, die sich spinnefeind sind und dieses ganze Gebilde, das wird nie einig werden. Das heißt, man hat im Grunde genommen schon die Lunte an das französische System gelegt, vor allem an das Wirtschaftssystem, denn das Wirtschaftsestablishment ist denkbar unzufrieden mit diesem Ergebnis. Und in Großbritannien wird man sehen müssen, was Keir Starmer dazu zu Wege bringt. Und ich erinnere nochmal an Julian Assange. Der hat natürlich eine besondere Beziehung zu England. Und mich würde nicht wundern, er hat zwar unterschreiben müssen, über Dinge in den USA nichts zu sagen, aber das beinhaltet nicht irgendwas über britische Politiker. Und der könnte sich rächen wollen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich an diesem Gedanken, wie wichtig das ist, dass wir warten, bis Trump in der Macht ist, denn dann kann eine Einberufung des Alliierten Kontrollrats ganz anders ausgehen, als man sich das bislang noch vorstellen kann. Aber die Dinge werden zurechtgerückt, die Puzzleteile nähern sich einander, das ist ein Prozess, nicht man schüttelt da einmal und dann diese Geschichte wie Lucky Luke Zigaretten dreht, der nimmt ein bisschen Tabak in die hohle Hand, ein Zigarettenpapier, schüttelt das und fertig ist die Zigarette. Nein, so ist es nicht, es geht etwas langsamer. Okay, zurück zum römischen kanonischen Recht. Wir haben das letzte Mal abgeschlossen mit der Bulla Unam Sanctam, das heißt dieser Präsidialverordnung durch den Papst Bonifatius der VIII. Vom 18.11.1302, die im Wesentlichen nichts anderes ist als eine Selbstermächtigung der römisch-katholischen Kirche. Ich wiederhole nochmal den Text auf Deutsch. Wir erklären, sagen, definieren und verkünden nun aber, dass es für jede menschliche Kreatur zum Heil unbedingt notwendig ist, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Naja, das ist ein Handelsangebot, das Heil. Und wenn wir das Heil nach der römisch-katholischen Kirche angucken, dann ist das nicht sehr viel wert. Das ist im Grunde genommen eine Sklaverei, eine Diktatur und eine totale Enteignung. Das nun Heil zu nennen, naja, ich weiß nicht so ganz recht. Da ist das Heil, was Jesus Christus uns in der Bibel anbietet, sehr, sehr viel erstrebenswerter. Und deswegen nochmal, jeder von euch täte gut daran, seine Bibel ein bisschen mehr zu kennen. Und auch an dieser Stelle noch einmal die Mahnung oder die Bitte, diese Informationen zum Selbststudium und zur Erforschung dieser Dinge zu benutzen und nicht jetzt unbedingt dazu, vor irgendwelchen Gerichten da auftrumpfen zu wollen. Das nutzt euch nichts, denn obwohl diese Bula Unam Sanctam 2011 liquidiert wurde, hat sich das auf unser Leben überhaupt nicht ausgewirkt, denn die untergeordneten Instanzen leisten dem einfach keine Folge. Punkt. Und wen wundert das? Ja, wir leben hier in einem Land, in dem es überhaupt gar kein Recht gibt. Und trotzdem wird hier seit Jahrzehnten eine Posse aufgeführt. Und das Recht, was schon lange keine Geltungsbereiche mehr beinhaltet und daher nirgends gilt, das wird einfach weitergedreht. Und all die Leute, bei denen ich das letzte Mal gesagt habe, dass die aus diesem Saturnalienkult kommen, die meisten davon wissen das gar nicht, aber immer noch diese Roben tragen, die machen da einfach weiter und die meisten auch da wissen das noch nicht einmal. Aber schauen wir uns zunächst mal an, wie das überhaupt weitergegangen ist. Nach dieser Bulla Unam Sanctam, also dieser vatikanischen Verordnung über die eine Heilige in Klammer Kirche, gab es dann noch weitere sogenannte Bullen, die Bulla Romanus Pontifex von Papst Nikolaus V. vom 8. Januar 1455 und noch viele andere dazu. Und das ging so nach dem Prinzip des, wir nennen das Nudging im Englischen oder es steht da Tropfen höhlt im Deutschen. Das geht also immer so einen kleinen Schritt vorwärts, Nagel rein und festzurren und dann wieder ein kleines Stück vorwärts und den nächsten Nagel rein und festzurren. Aber niemals zurück. Naja, und in dieser Bulla Romanus Pontifex erhebt die katholische Kirche in wiederum Selbstlegitimierung Anspruch auf die gesamte Erde und erklärt alles darauf als ihr Eigentum. Naja, the winner takes it all, haben die sich gedacht. Ja, diese Bulle sagt selbst, sie gilt für alle Zeiten mit vollständiger Rechtskraft. Aha. Und das Angehen dagegen ist nichtig und nutzlos, wenn jemand wissentlich oder unwissentlich dagegen angeht. Keinem Menschen soll es erlaubt sein, so diese Bulle, die Urkunde zu verletzen. Ganz schön anmaßend. Aber auch da scheitert das gesamte Konstrukt wiederum an den Begriffen jemand oder Mensch, der als Vertragspartner hier im Kirchenrecht ja gar nicht definiert ist. Zumindest der Teil der Menschheit, der nicht auf die römisch-katholische Kirche oder darinnen getauft ist, kann damit gar nicht gemeint sein, weil er ist natürlich nicht dem römisch-katholischen Prinzip folgend quasi als Mensch zu einer Person in der Taufe geworden. Das ist eine völlig unbiblische, verquaste, verdrehte Form und Rechtsvorstellung der Taufe, hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Und soll dem Menschen lediglich die Seele stehlen. Naja, und dann kam die Bulla Aeterni Regis von Papst Sixtus IV., 21. Juni 1481. Und schon der Name sagt, ewige Regentschaft, ewige Herrschaft. Damit ist natürlich diese Sache in perpetuum zeitlich fortgesetzt und kann nicht mehr beendet werden. Zumindest war das die Idee davon. Und so gibt es noch x-beliebig viele so Meilensteine, so stete Tropfen, die dann da immer wieder noch weiter ausgehöhlt haben. Und dann im Schluss, zumindest in unserer Zeit, dann dazu geführt haben, zu dieser Crown Corporation. Und denkt dran, die sogenannten Kronkolonien des British Empire gehörten nicht der Krone im Sinne von dem König Englands, der Monarchie, sondern der Crown Corporation, und das ist diese unheilige Dreieinigkeit Vatikan, City of London und Washington. Das fing historisch natürlich mal ohne Washington an. Das ging da weiter im 13. Januar 1213. König John überträgt im Vertrag von Verona dem Papst Innozenz III., das war der Wegbereiter der Inquisition, England und Irland der Heiligen Römischen Kirche, und zwar mit allen Rechten und Zubehör, und die Gegenleistung war der Erlass der Sünden. Toll. Also Ablasshandel ist gar nichts dagegen. So, und dann folgte halt 1215 die Magna Carta, 1235, 39, 40, 45, hat man schrittweise König Heinrich VIII. Von England immer weiter in die Enge getrieben und ihm immer mehr Rechte rausgeleiert. 1547 und 72 dem König Edward VI. Von England, 1589 und 1601 der Elisabeth I., dann kam 1651 der Act of the Settlement und 1661 Act of Settlement und so ging das in einem Zug weiter, weiter, weiter. Dann kam 1697 die Listung P, das ist für Lateinisch Pauper, Englisch Poor, im Deutsch Arm. Und guck mal in euren Reisepass links oben, da steht ein P, ein großes P. Das ist gemeint damit. Weitere Schritte dann 1835, The Wills Act und Secret Trusts, 1861, Emergency Powers Act, 1871, District of Columbia Act, das ist jetzt Washington DC, dann 1917 und 18, Sedition Act and Trading with Enemy Act, 1931, Emergency Relief and Construction Act, 1931 weiterhin Gründung der BIS, ja, das ist also diese Bank of International Settlements, diese Bank für internationalen Zahlungsverkehr in der Schweiz durch den Vatikan. Dann 1941 The Land Lease Act, 1990 Konvention des Recht des Kindes, quasi weltweite Einführung der Geburtsurkunde als Beweis für die Sklaveneigenschaft und 2001 der Patriot Act. All das sind Schritte in dieser Unterjochung der Menschheit. Aber es ist völlig egal, wie diese Rechtsdefinitionen da gewählt wurden und was die Institutionen des römischen Kirchenrechts sind. Papst, römische Kirche, Vatikan, Santa Sede, die dreifache Krone, apostolischer Stuhl, die Societas Jesu, also die Jesuiten und so weiter und so fort. Es ist vollkommen egal, sie alle agieren ausschließlich mit juristischen Fiktionen. Und sie alle haben niemals zugunsten der Menschen hier auf Erden für Recht gesorgt oder Recht und Gerechtigkeit bereitgestellt. Wichtig ist, dass ihr dabei beobachtet, dass das Ebenbild Gottes, das biblische Ebenbild Gottes, das müsst ihr woanders suchen, das findet sich nicht in diesen Rechtsdefinitionen, auch nicht in diesem Rechtssystem. Eigentlich sollte die Kirche einen Vertrag vorlegen, den sie mit dem Schöpfer gemacht hat, der von ihm mit nasser Tinte unterschrieben ist und besiegelt ist. Und bis sie das nicht können, und das werden sie nicht, sind alle Rechtsvermutungen, die sie da anstellen, zurückzuweisen. So, dann hat sich etwas ergeben, und zwar im Jahre 2011. Am 21. Juni wurde dieses römische Recht aufgelöst. Also diese Romano Pontifex wurde offiziell aufgelöst über den Ritus Mandamus und den Ritus Probatum. Und das sind diese Nummern, die ich das letzte Mal lange diktiert habe. Und die könnt ihr auch nachgucken in den Netzwerken und im Internet, tauchen die immer wieder auf. Ja. Und mit dieser Auflösung ist alle Rechtsprechung des Römischen Reiches auf der Erde, also dieser römisch-katholischen Kirche, null und nichtig. Auch diese Cestui quae vietrasts sind seit dem 15. August 2011 über den Ritus Probatum Regnum und den Ritus Mandamus aufgelöst. Auch da habe ich euch das letzte Mal schon diese öffentliche Eintragsnummer diktiert. Und dies beinhaltet auch die Auflösung des Trusts und Amtes, bekannt als Aeterni Regis. Diese ewige Krone oder die Krone, nebst all ihrer Ablegern, die Beendigung aller Siedlungsurkunden, Settlement Certificates, aller Geburtsurkunden, aller Sterbeurkunden, der Bonds und Ansprüche daraus, einschließlich der Autoritäten der Bank for International Settlements, also der Bank für internationalen Zahlungsverkehr in Basel. So, und ihr merkt schon, das würde so ein System ja nicht selber machen. Und auch nicht selber veranlassen. Wo sollte denn da jetzt plötzlich die biblische Einsicht hergelangen, dass man da vielleicht schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden auf dem falschen Dampfer sitzt und die falsche Richtung eingeschlagen hat. Also das ist ein satanisches System und das satanische System hat immer Folgendes. Die können nicht umdrehen. Die haben keinen Rückwärtsgang. Das habe ich in vielen Podcasts schon gesagt. Das heißt, dass diese Auflösung des römischen Rechts nicht durch eigene bessere Einsicht geschah, sondern schlicht und ergreifend durch höhere Macht von außen. Und dreimal dürft ihr raten, wer das ist. Achtet bitte schön auf das Jahr 2011. Da gab es noch keine Präsidentschaft von Donald J. Trump. Aber irgendwie müssen damals schon Leute, die so ticken wie er, oder Putin, oder Xi Jinping, oder Narendra Modi und andere, da Druck ausgeübt haben. Und zwar so saftig, dass da eine Wende eintrat, wider anderen Willen. Und dann hat Papst Franziskus am 11. Juli 2013 mit Wirkung zum 1. September 2013 ein Motu Proprio, das ist das höchste legale Gesetzesinstrument auf Erden in diesem römisch-katholischen Rechtssystem, aus eigenem Beweggrund, daher heißt das Motu Proprio, herausgegeben und demzufolge die Immunität aller Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Regierungsbeamten weltweit aufgehoben. Das heißt, die haften jetzt persönlich. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass die das wissen. Ich sage nur, dass durch diese Motu Proprio ihre Deckung aufgeflogen ist und weg ist. Und alle Urteile und alle Aktivitäten, die die da im Rechtsraum machen, dafür haften sie jetzt selbst. Und somit sind alle Richter, alle Anwälte, alle Staatsanwälte, alle Banker, alle Gesetzgeber der Strafverfolgung und alle öffentlichen Beamten und Bediensteten genauso persönlich haftbar zu machen für ihre Beschlagnahmungen von Häusern, von Auto, von Geld, von Anlagen, der Waren, Begünstigten und auch für Freiheitsberaubung, Betrug, Belästigung und die Umwandlung der Treuhandfonds und so weiter. Und dieses vom Papst ausgestellte Dokument ist historisch gesehen das wichtigste Gesetz, das die sogenannte goldene Regel als oberste Gewalt anerkennt. Was ist die goldene Regel? Alle Menschen sind ausgestattet mit universellen Rechten und niemand steht zwischen ihnen und dem Schöpfer. Nichts steht über diesem Gesetz. Naja, und für uns Menschen sollte das auch das gültige Gesetz sein. Und würdet ihr eure Bibel kennen, dann wüsstet ihr das. Allerdings empfehle ich, die Bibel zu lesen als ein juristisches und so auch im erbrechtlichen Sinne als genealogisches Buch und als historisches Dokument. Also lasst das mit der Kinderstunde aus der Kirche, ja. Nicht diese alten Geschichten sind das Wichtige. Die sind schön illustrativ, natürlich klar, und die kann man sich gut erinnern und einprägen. Aber da sind sehr, sehr viele andere Dinge drin, die von großer Bedeutung sind. Ja, bei einer Audienz des Internationalen Währungsfonds am 18. Januar 2016 hat Papst Franziskus auch zugestimmt, alle Vermögenswerte der Vatikanbank an die Menschheit zurückzuerstatten. Damit hat der römische Heilige Stuhl den notwendigen rechtlichen Verzichtsprozess abgeschlossen und dadurch die Kontrolle über die Menschheit angeblich aus eigener Wahl abgegeben. Naja, und damit sind natürlich alle kirchlichen oder weltlichen Stellen, die in Handelsangelegenheiten mit uns Menschen für sich in Anspruch nehmen, zuständig zu sein, nach dem Uniform Commercial Code § 3-501, das ist Presentment, aufgefordert, die obige Erklärung des Vatikans zu widerlegen und ihre Zuständigkeit über ein menschliches, geistiges Wesen zu beweisen oder einen mit nasser Tinte unterschriebenen Vertrag vorzuweisen oder vertraglich die Rechtmäßigkeit ihrer Nichtzuständigkeit anzuerkennen und künftig Stillschweigen zu bewahren. Ja, aber das tun die nicht, ne? Das wissen wir also auch schon. So, das Ganze ist jetzt kein dummer Scherz. Bitte das nicht irgendwie misszuverstehen. Aber wir müssen einfach der Praxis ins Auge schauen. Ohne entsprechende Gewalt durch entsprechende Mächte und durch entsprechende Kräfte dieser Mächte, die auch die entsprechende Bewaffnung tragen, lässt sich das nicht in die unteren Ebenen durchsetzen. Die machen einfach weiter. Ja, das sind die Pfründe. Die sitzen natürlich am Brünnlein, aus dem Gülden Wasser sprüht und quillt. Und da lassen die sich nicht einfach so ohne Gegenwehr wegziehen. Und dann darf man folgender Täuschung nicht erliegen. Also hoheitliche souveräne Staaten sind auf der Erde schon seit langem nicht mehr existent. Und es besteht lediglich ein System von Treuhandgesellschaften. Und diese Treuhandgesellschaften sind die Grundlage allen öffentlichen Rechts. Und erst wenn wir diesem öffentlichen Recht entkommen, das heißt die öffentliche Person, die dargestellt ist durch den Personalausweis und dergleichen, erst wenn wir dem entkommen, dann sind wir immer noch unter dem privaten Recht, aber das ist dann dieser Uniform Commercial Code. Und das ist ein ganz anderer Bereich. Also das muss man auch noch unterscheiden. Das Trust- und Stiftungsrecht bedient das öffentliche Rechtssystem und den öffentlichen Bereich und dieser Uniform Commercial Code dann den privatrechtlichen. Und das ist auch der Grund, warum man einfach mit dieser DUNS-Nummer nicht agieren kann. Denn obwohl das zum großen Teil Firmen sind, gehören die immer noch in diesen öffentlichen rechtlichen Bereich. Und die akzeptieren einfach nicht, was der Papst da 2011 und 13 gemacht hat. Aber wenn man das jetzt darauf reduzieren würde, wäre es immer noch nicht die ganze Miete. Also es gibt da noch was weiteres zu bedenken. Denn unser Hegemon oder Prinzipal, nämlich die US-Regierung, die ist seit 1863 kein hoheitlicher Staat mehr und ist nur mehr eine US Incorporated, die 1933 in den Bankrott ging und das auch erklärt hat. Und seither unter Notstandsgesetzen bzw. Kriegsrecht agiert. Und im Kriegsrecht ruhen laut Cicero, das war einer der berühmtesten Anwälte der alten Welt zur Zeit Jesu, seit Cicero ruhen dann alle anderen Rechte. Also wenn Kriegsrecht ist, gilt nur noch das Kriegsrecht und nichts mehr sonst. So, und das mag jetzt so sein, dass das ein Rätsel ist, dass das andere jagt und man fragt sich jetzt so, naja, und was können wir da damit jetzt wieder anfangen? Nun, zunächst mal kann man damit anfangen, dass die Sachen, die da heutzutage alles passieren, eben unter Kriegsrecht passieren. Und wer jetzt so ein bisschen sich erinnert an das, was in bestimmten Q-Posts da kam, der wird sich erinnern, dass es da auch immer mal wieder hieß, The military is the only way. Also das Militär ist der einzige Weg. Und das ist richtig, soweit es das Kriegsrecht betrifft. Im Kriegsrecht können nur Militärgerichte überhaupt was bewirken. Es geht also hier nicht nur um Panzer und Piff-Paff-Gewehre, irgendwelche Soldaten, die mit Hubschraubern rumfliegen und schießen. Nein, es geht eigentlich um das militärische Recht. Naja, und da wird dann auch die UN betroffen sein. Denn die UN verdankt ihre Souveränität dem Papst und ist nur eine Treuhandgesellschaft des Vatikans. Und ohne eigene Souveränität, ohne eigenen Besitz und ohne eigene Rechte und so weiter. Und wie wir schon gesehen haben, wurde der Papst durch Selbstlegitimation der römisch-katholischen Kirche zum Treuhänder des Global Estate Trusts und hat jetzt gewisse Rechte für Luft, Land und Wasser übertragen an, und jetzt kommt's, die Luftrechte wurden übertragen an den Rector of the National Shrine in Washington DC, das ist der oberste amerikanische Freimaurer, die Rechte am Wasser an die britischen Monarchen, ja, das ist das Piratensystem da in Großbritannien, und das Land an den Secretary of the Treasury, und das ist der Finanzminister der USA. Das heißt, alles Land dieser Welt gehört zumindest oder gehörte zumindest bis zur Aufkündigung in motu proprio diesen Schnarchzapfen. Ja? Also the Rector of the National Shrine, der hat alle Luftrechte, die Wasserrechte haben das britische Königshaus und die Landrechte, die hat der Secretary of the Treasury Und das ist meines Wissens jetzt diese Janet Yellen. Früher war die mal Chefin der Fed, der Federal Reserve. Und auch hier seht ihr jetzt, wie das tief verwurzelt in diesem jahrtausendenalten Geflecht von Rechtsbestimmungen, Definitionen und Merkwürdigkeiten zustande kommt, dass es heißt America First. Und auch da wieder, the military is the only way. Also Amerika zuerst und das Militär ist der einzige Weg. Es geht hier darum, dass mit dem Rector of the National Shrine in Washington und mit dem Secretary of Treasury, dem Finanzminister in Washington, zwei Personen in Washington alle Rechte an Luft und an Land haben. Und wenn die nicht gekippt werden, wird dieses System nicht fallen. Und das geschieht unter Kriegsrecht, wie eben gesagt. Und deswegen ist das Militär der einzige Weg. Und deswegen auch nochmal meine Bitte, keine Böcke umstürzen wollen. Denn das ist ein Vorgriff. Und der hat keine Erfolgsaussichten, weil dazu braucht man richtig dicke Rohre zum Schießen. Und die hat eben nur das Militär weltweit. Und deshalb ist es notwendig, dass das Militär weltweit unter Militärrecht diese Dinge wieder ins richtige Licht rückt und gerade richtet. Also ein Gericht sitzt ja da deswegen zu Gericht, damit wieder die Richtung stimmt. So, und wie ihr als einzelne Personen oder beziehungsweise eigentlich als einzelne Menschen in Form einer Person da betroffen seid, das könnt ihr an Folgendem ablesen. Ja? Treuhandsysteme sind ja im Grunde genommen buchhalterisches Verwalten von in diesem Fall jetzt Humankapital. Und deswegen hat jeder Mensch in diesem verrückten System mindestens 4 fiktionale legale Namen, die einer fremden Jurisdiktion gehören und von fremden Korporationen verwendet werden. Zum Beispiel, also nehmen wir einfach mal den Namen Johann Eduardo Schwarz. So, in dem Trust, in dem der Staat bzw. die Regierung sich wieder abbildet, ist seine Kennung Johann Eduardo Schwarz. So wie man es spricht, Großbuchstaben am Anfang, von jedem Wort und kleingeschrieben sonst. Und in dem Cestuiquevie Estate, das ist jetzt Washington D.C., da ist die Kennung Johann Eduardo Schwarz, alles in Großbuchstaben durchgeschrieben. Capitalized, also kapitalisiert. In der UN-Korporation sind wir dann bekannt unter Johann E. Schwarz, alles in Großbuchstaben. Und bei der Federal Reserve ist die Kennung auch wieder Johann E. Schwarz, wobei aber da nur die Anfangsbuchstaben und das E vor dem Punkt großgeschrieben sind. So, und für uns Deutsche noch ein Schmankerl. Die BRD, also diese sogenannte Bundesrepublik Deutschland, hat im Auftrag der UN die Verantwortung für die BRID, Treuhandverwaltung, übernommen und hat deswegen keinerlei hoheitliche Legitimation und ist auch kein souveräner Staat. Alle Personen, die einen Personalausweis für die Bundesrepublik in Deutschland führen, sind Personal dieser US-Korporation. Und da gilt dann der sogenannte SIC-Code, Standard Industrial Classification. Der gilt übrigens auch für alle Firmen hierzulande. Und mit diesem SIC-Code unterwerfen sich Firmen dem internationalen Handelsrecht. Der Code zeigt über Kennzahlen die Systematik der Wirtschaftslage und des Wirtschaftszweigs an, in dem diese entsprechende Firma angesiedelt ist. Das ist ein 4-stelliger Zahlenschlüssel, der von der US Inc. an Geschäftsunternehmen vergeben wird. Und dient, wie gesagt, der Identifizierung des Hauptgeschäfts des jeweiligen Unternehmens. Nehmen wir mal den SIC-Code der BRID, der Bundesrepublik in Deutschland. Das ist der Code 9199. Und der gehört zum Bereich J. J ist der zwar 10. Buchstabe, aber da die das I aus Verwechslungsmöglichkeit mit der 1 nicht zählen, ist es der 9. Buchstabe und ist öffentliche Verwaltung. Hauptgruppe 91, Exekutive, Legislative und allgemeine Regierung, Staatsführung, ausgenommen Finanzen und Wirtschaft. 919, allgemeine Regierung, Staatsführung andererorts nicht klassifiziert, und 9199, allgemeine Regierung, Staatsführung andernorts nicht klassifiziert. So ist das Ding aufzuschlüsseln. Gut, aber lassen wir es für heute mal dabei bewenden. Diejenigen unter euch, die da weiter graben wollen, die haben jetzt genügend Futter, um sich da in die Tiefe zu arbeiten. Und nochmal meine Bitte, geht nicht da irgendwo hin und versucht mit diesem Wissen da aufzutrumpfen. Da müsst ihr wirklich tief graben und vor allem in der Lage sein, eurer Rechtsvorstellung dann auch mit der entsprechenden Bewaffnung Nachdruck zu verleihen. Und das habt ihr alle nicht. Das hat nur der Staat und oder das, was sich da als Staat aufführt. Und deswegen tatsächlich, das Militär ist der einzige Weg. Und damit meine ich jetzt nicht die Bundeswehr, sondern das Militär. Und das sind insbesondere die Militär der Besatzer, vorwiegend Russland. Und am zweiten Platz liegt dann auch die USA. Die wird es natürlich unter Biden oder was da auch jetzt noch nachkommt, Kamala Harris oder der Michel, nicht tun. Die werden das erst tun, wenn diese ganze Sache gekippt ist und Donald J. Trump in Amt ist. Und so lange müssen wir warten. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.